aber immer noch lauerte Grauen an seinen Ellbogen. Immer und immer wieder, wie der Wind eine Kerze ausbläst, starb in ihm die Hoffnung, und er sah die Flammen züngeln und die rote Glut in der Hölle brennen. Sie verbreiteten in der Gegend das Gerücht, dass sie eine Vergnügungsreise nach den Staaten machten. Das kam den Leuten sonderbar vor und war doch nicht so sonderbar wie die Wahrheit, wenn einer die hätte erraten können. So fuhren sie denn nach Honolulu mit der Hall und von da auf der Umatilla nach San Francisco mit einem Haufen weißer Leute. Und in San Francisco machten sie die Überfahrt auf der Postbrigantine Tropic Bird nach Papeete, dem Hauptort der Franzosen auf den Südseeinseln. Dort kamen sie nach einer angenehmen Reise an einem schönen Tage an und sahen das Riff mit der schäumenden Brandung und Motuiti mit seinen Palmen und den Schoner, der auf der Reede lag, und die weißen Häuser der Stadt unten am Strand entlang unter grünen Bäumen und in der Höhe die Berge und die Wolken von Tahiti, der Insel der Weißen. Und die Leute sagten ihnen, das Weiseste sei, ein Haus zu mieten. Das taten sie auch und nahmen eins gegenüber dem britischen Konsulat, gaben auf protzige Weise viel Geld aus und taten sich hervor mit schönen Wagen und Pferden. Dies konnten sie sich leisten, solange sie die Flasche in ihrem Besitz hatten. Denn Kokua war kühner als Keawi und verlangte, so oft sie Lust hatte, von dem Teufelchen 20 oder auch 100 Dollar. So wurden sie denn bald in der Stadt viel bemerkt. Und die Fremden von Hawaii, ihr Reiten und ihr Fahren, Kokuas schöne Holokus und kostbare Spitzen, wurden das Stadtgespräch. Mit der Sprache von Tahiti wurden sie nach dem allerersten Anfang ganz gut fertig. Sie ähnelt in der Tat dem Hawaiischen, nur dass gewisse Buchstaben anders sind. Und sobald sie sich einigermaßen gewandt ausdrücken konnten, begannen sie sich um den Verkauf der Flasche zu bemühen. Nun muss man bedenken, dass das nicht so leicht zu machen war. Es war nicht so einfach, Leute dahin zu bringen, dass sie es für ernst hielten, wenn man sich erbot, für 4 Centimes ihnen die Quelle von Wohlergehen und unerschöpflichem Reichtum zu verkaufen. Außerdem war es notwendig, die Gefahren der Flasche deutlich zu nennen. So kam es denn, dass einige überhaupt nicht an die ganze Geschichte glaubten und sie auslachten, andere aber umso mehr an die dunklere Seite dachten, ernste Gesichter machten und sich von Keawi und Kokua zurückzogen, als von Menschen, die mit dem Teufel zu tun hätten. Anstatt Boden zu gewinnen, begannen die beiden zu bemerken, dass man in der Stadt ihnen auswich. Die Kinder liefen schreiend vor ihnen davon, für Kokua etwas Unerträgliches. Katholiken bekreuzigten sich, wenn sie vorübergingen, und alle Menschen wichen wie auf Verabredung ihren Freundlichkeiten aus. Da kam Niedergeschlagenheit über sie. Nach der Mühsal eines Tages saßen sie abends in ihrem neuen Hause und sprachen kein Wort miteinander, aber das Schweigen wurde dadurch gebrochen, dass Kokua plötzlich laut aufschluchzte. Manchmal beteten sie miteinander, manchmal holten sie ihre Flasche hervor, stellten sie auf den Boden und saßen den ganzen Abend und sahen zu, wie der Schatten in der Mitte tanzte.